Erster singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder sollen für ihn singen. Zweiter singt für den Herrn und lobt seinen Namen. Erzählt jeden Tag, dass er uns rettet. Dritter erzählt allen Völkern von seiner Größe. Berichtet allen Menschen von seinen Wundern. Vierter, der Herr ist sehr groß. Man muss ihn loben. Er ist mächtiger als alle anderen Götter. Fünfter, die Götter anderer Völker sind nur Puppen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Sechster, er ist sehr königlich und schön. In seinem Haus sieht man seine Kraft. Siebter, alle Familien der Völker sollen den Herrn loben. Sagt, dass er groß und stark ist. Achter, ehrt den Namen des Herrn. Bringt Geschenke und kommt in sein Haus. Neunter, kniet vor dem Herrn in schönen Kleidern. Alle Menschen auf der Erde sollen vor ihm Respekt haben. Zehnter, sagt allen Völkern, der Herr ist König. Er hält die Welt fest. Er entscheidet gerecht über die Menschen. Elfter, der Himmel und die Erde sollen sich freuen. Das Meer und alles darin soll laut rufen. Zwölfter, die Felder und alles darauf sollen fröhlich sein. Auch die Bäume im Wald werden singen. Dreizehnter, sie freuen sich vor dem Herrn. Er kommt, um über die Welt zu urteilen. Er ist dabei ehrlich und treu.